Liebe Freunde, neben den zahlreichen Unmöglichkeiten gegen uns, Anfeindungen gegen uns, können wir regelmäßig im Fernsehen, aber auch in allen anderen Massenmedien vernehmen, wir seien gegen Europa. Welch eine gemeine Lüge. Wie können wir gegen Europa sein? Schließlich sind wir doch alle Europäer. Und deshalb ist unser Streben und Wirken, unser politisches Streben und Wirken dahin gerichtet, dass Europa auch Europa bleibt. Dass unser alter Kontinent nicht eines Tages im eingeführten Multikulti-Schlamm versinkt. Unsere Großeltern würden sich allerdings schon jetzt im Grabe umdrehen, wenn sie sehen könnten, wie die Fußgängerzonen in unseren Städten aussehen, wie ganze Wohnviertel mittlerweile in Mitteleuropa aussehen, ganz abgesehen davon, dass ganze Schulklassen bestimmt kein deutsches Bild mehr abgeben. Schon jetzt steht die Frage im Raum, ist das eigentlich wirklich noch Europa? Von dem Europa, von dem über Jahrhunderte wegweisende und bestimmende Impulse für den gesamten Erdball ausgingen. Ja, man kann sicher sagen, dass die kolonisatorische und die zivilisatorische Aufbauleistung in der Neuzeit weltweit, insbesondere durch die Völker des alten Kontinents, erbracht wurden. Wer dieses rund um den Erdball auch bewunderte Europa trickreich und gezielt mit einem Millionenheer kulturfremder Eindringlinge überflutet, der führt nichts Gutes im Schilde. Man muss kein Politologe sein, um die verhängnisvollen Folgen multikultureller Experimente vorauszusagen. Und das regelmäßige Appellieren an die Hilfsbereitschaft und das gute Gewissen, ja an das christliche Gewissen, zeigt, welche Kräfte dahinter stecken. Diese Kräfte kennen sich sehr, sehr gut aus mit der Psyche der mitteleuropäischen Stammbevölkerung. Sie haben schließlich seit mehr als 100 Jahren einen riesigen Erfahrungsschatz angehäuft, wie man mit Lug und Trug ganze Völkerschaften, ja eigentlich die ganze Welt, hinters Licht führen kann, um die eigenen geostrategischen Pläne zu verwirklichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach den beiden schrecklichen Vernichtungskriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts glaubten die unerbittlichen deutschen Hasser jenseits unserer Grenzen und jenseits des Atlantiks der Verwirklichung ihres oft geäußerten Wunschtraumes, von der endgültigen Vernichtung Deutschlands ganz nahe gekommen zu sein. Schon seit der Zweiten Reichsgründung durch Bismarck schmiedeten sie blutige Allianzen, um dieses Deutsche Reich wieder zu zerstören. Das ist für sie alle hier nichts Neues. Sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg benötigten die internationalen Kriegstreiber dann bekanntlich Dutzende aufgehetzte Staaten und Völker, um Deutschland in die Knie zu zwingen. Doch schon wenige Jahre nach jenem verhängnisvollen Mai 1945 mussten sie erkennen, dass sich das deutsche Volk auch diesmal wieder nach den schrecklichsten militärischen Niederlagen überhaupt schon wieder erholt hatte. Ja, weltweit zu den erfolgreichsten Wirtschaftsnationen gehört. Darum genügte diesen routinierten Falschspielern diesmal nicht der militärische Sieg. Der einstigen Ordnungs- und Leistungsnation Deutschland musste die über Generationen gewachsene Werteordnung auf den Kopf gestellt bzw. zerstört werden. So wurde die von der Frankfurter Schule befeuerte 68er-Bewegung, gewissermaßen zur Avantgarde bundesdeutscher Kollaborateure, die durchgehend bis heute alle Lebensbereiche unseres Volkes vergiften. Insbesondere auch das, was wir deutschgebliebenen Deutschen als einen bewussten Anschlag auf das Überlebensrecht unseres mitteleuropäischen Stammvolkes wahrnehmen, als Umvolkungsverbrechen wahrnehmen, wäre ohne die psychologische Entartung weiter Bevölkerungskreise nach jahrzehntelanger Umerziehung gar nicht denkbar. So müssen wir heute als Volk zu unserer Schande konstatieren, dass wir zweifellos die einzige Nation auf Erden sind, die sich offiziell darin gefällt, Weltmeister aller denkbaren Schandtaten zu sein und deren hochbezahlte Politikerkaste es vehement ablehnt, historische Richtigstellungen zur Entlastung unseres so vielfach betrogenen Volkes vorzunehmen. Genau in diesen Zustand, in diese selbstzerstörerische Geistesverfassung, wollten uns die perversen Strategen der psychologischen Kriegsführung nach 1945 hineinsteuern. Auf diese Weise haben wir, nicht die wir hier zusammengekommen sind, aber die Masse unseres Volkes, wir als Deutsche völlig verlernt, den für die Zukunftssicherung unseres Volkes lebensnotwendigen Selbstbehauptungswillen zu entwickeln. Und so sind wir reif dafür geworden, den skrupellos und listig eingefädelten Mordanschlag, das betone ich mit vollem reinen Gewissen, das ist ein Mordanschlag auf unser Volk. So sind wir gar nicht mehr der Meinung in der Mehrheit, dass das ein Mordanschlag ist. Im Gegenteil, wir hören es ja oft genug, so wie es die fremdgesteuerten Massenmedien pausenlos suggerieren, empfindet eine irregeleitete Mehrheit angeblicher Volksvertreter diesen Massenansturm aus fernen und kulturfremden Regionen gar als eine Bereicherung für Mitteleuropa. Das aber kann man nur noch deuten als kollektive Geisteskrankheit, als paranoide Gefühlsregung, nach jahrzehntelanger Gehirnwäsche. Liebe Freunde, dies wollte ich im ersten Teil meines heutigen Vortrages gesagt haben, gewissermaßen als nüchterne Lagebeurteilung und auch mit dem nötigen Klartext, wenn ich sage, das ist Volksmord, was hier passiert, auch mit dem nötigen Klartext, der allerdings noch sehr umfangreich erweitert werden müsste. Wie ich anfangs erwähnte, habe ich meinen Vortrag überschrieben mit »Wie können wir Deutschland jetzt noch retten?« Bei dieser Frage muss ich mir allerdings Land auf Land ab zunehmend anhören, dieses Land und dieses Volk in der Mitte Europas seien wohl gar nicht mehr zu retten. Nachdem Deutschland seit Jahren schon immer mehr und immer schneller sein deutsches Antlitz verliert. Ja, auch ich muss gestehen, dass ich von Jahr zu Jahr mehr bezweifle, dass unser ehemals weltweit bewundertes und geachtetes Volk der Dichter und Denker irgendwann wieder zu altem Ruhm und Ansehen zurückfindet. Und ebenso traurig wie realistisch ist meine nüchterne Einschätzung, dass Deutschland, so wie wir unser Heimatland begreifen, mit diesen heutigen Politikern an den Schalthebeln der Macht in der Tat wohl nicht mehr zu retten ist. Deshalb müssen wir schon jetzt, nach heutigem Stand, so schmerzhaft sich das für uns anfühlt, davon ausgehen, dass wir in Deutschland für die Zukunft überhaupt nur noch eine gewisse Schadensbegrenzung erreichen werden. Leider muss ich das so sagen. Dies wiederum wohl auch nur noch dann, wenn möglichst rasch eine radikale Umkehr vom derzeitigen antideutschen Zerstörungstaumel erfolgt. Wenn die Scheindemokraten im Deutschen Bundestag und in den Länderparlamenten endlich mit dem Stimmzettel in die Wüste geschickt werden, um Platz zu machen für wirkliche, für wahrhaftige Volksvertreter, denen ein deutsches Deutschland in einem freien Europa der Vaterländer noch ein echtes Herzensanliegen ist. Kommende Generationen werden uns mit Sicherheit einmal fragen, was wir heute in unseren Tagen getan haben, um Deutschland als das Land der Deutschen und Europa als Kontinent der Europäer zu erhalten. Ich denke, in dieser Schicksalsstunde unseres Volkes sind wir demokratischen Patrioten in besonderer Weise aufgefordert und dazu auch prädestiniert, den überlebensnotwendigen Umdenkungsprozess innerhalb unseres Volkes zu unterstützen und anzufeuern. So wie wir in den Jahrzehnten vor der sogenannten Wende die einzigen waren, die sich bemühten, den Gedanken und die Forderung nach staatlicher Einheit in unserem Volke wachzuhalten, so müssen wir auch heute die Speerspitze bilden im notwendigen Abwehrkampf gegen die überall sichtbaren Umvolkungsgeschehnisse. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie man in den 60er, 70er und auch noch in den 80er Jahren angeschaut wurde, wenn man das Wort Wiedervereinigung überhaupt in den Mund genommen hat. Ich habe aus diesem Grund, das ist mir heute Morgen erst beim Abfahren eingefallen, meine Broschüre mitgebracht von meinem überparteilichen Freundeskreis, den ich 1976 gründete. Und mit diesem Vortrag, Deutschlands Einheit wäre Europas Zukunft, da wurde man damals überall ausgelacht dafür. Wiedervereinigung, was soll, wie soll das denn passieren? Das kommt nie mehr, nie mehr. Ja, unsere Politiker hatten in der Tat dafür überhaupt nichts getan. Und dieser Vortrag, der hier drin ist, der ist sogar zu erwerben hier vorne am Tisch für 3 €. Und da ist der Vortrag so drin, wie ich ihn jahrelang in dieser Zeit, 85, 86, 87, 88, und dann plötzlich ist es doch passiert. Nur dann waren nicht diejenigen, die dafür auch und dahin gearbeitet haben, sondern plötzlich waren die Grünen und die linken Vögel, die alle gegen eine Wiedervereinigung waren, plötzlich waren sie alle scharf auf Pöstchen in der neuen Republik und haben die Pöstchen ja auch bekommen. Und sie haben ja den langen Marsch durch die Institutionen geschafft, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, dass dann etwas eingetreten ist, was von uns sicher keiner gewünscht hat, nur sie haben das da, und heute sitzen sie überall als mächtige Politiker in den Sesseln und versuchen uns hier als weiß Gott welche Rabauken hinzustellen und uns als Kriminelle. Ich habe gerade, ich habe es dem einen oder anderen Kameraden schon erzählt, in dieser Woche ist ein Prozess gegen mich, Paragraph 130 natürlich, ausgelaufen. 7 Jahre lang lief der. 7 Jahre. Der ist jetzt eingestellt worden mit der tollen Begründung, in einer mitteldeutschen Großstadt übrigens, mit der Begründung, es sei ihnen leider nicht möglich gewesen, in der eigentlich üblichen Zeit das Verfahren abzuschließen. Und aus diesem Grunde mit Sang und Klanglos das Verfahren einfach eingestellt. Dann wollten sie die Verfahrenskosten noch bezahlt haben von mir. Also das heißt umgekehrt, sie haben sich geweigert, das zu zahlen. Jetzt haben sie, ich bin wieder freigesprochen damit. Ich habe ja auch nichts Böses getan. Das glauben Sie gar nicht, warum ich verurteilt werden sollte. Ja? Nur wegen eines Satzes in einem Flugblatt, das ich 2009 in ganz Deutschland verbreitet habe. Kein Mensch hat sich darum gekümmert, haben die Leute in Empfang genommen, der einen für, der andere gegen die. Gegen diese Aussagen, die ich da gemacht habe. Aber in einer Stadt, in einer mitteldeutschen Großstadt, plötzlich wurde das zum ganz schlimmen Fall. Dann haben die das Überfallkommando meine Wohnung und den Computer mitgenommen. Zigtausende Flugblätter, Keller, und Schlafzimmer, alles aufgeräumt. Und ja, weil sie meiner Ansicht nach, das sage ich jetzt mal, das ist meine Vermutung, meiner Ansicht nach waren sie nur scharf auf meinen Computer, weil da tausende von Adressen drin sind. Das andere, was sie uns davor gaukelten, warum das sein müsste, dass der böse rechtsradikale Jucho jetzt ein Verfahren wegen Volksverhetzung haben müsste, das haben sie nur vorgeschoben, dass das keiner wissen sollte. Also, ich sage es nochmal, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir damals als Rechtsradikale, ja, als Revanchisten, als Neonazi von angesehen wurden, und zwar nicht nur von den Linken, nicht nur von der SPD, von den Kommunisten und so weiter, sondern auch weit in die Unionskreise hinein. Die sagten, wir müssen das doch jetzt kommen, das ist das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und wir haben da nicht mehr dran zu rütteln. Nachher wollten sie alle dafür gewesen sein, als es da passiert war. Wir haben Gorbatschow eine Menge zu verdanken, nicht unseren westlichen Verbündeten. Der wirkliche Mitträger dieser Wandlung ist ja Gorbatschow. Und das habe ich auch in Russland schon ein paar Mal gesagt. Ich bin schon dort gewesen und sehr oft sogar am Kamandani in St. Petersburg. Ich hatte auch mal Gelegenheit vor großem Publikum in St. Petersburg, vor Veteranen. Da an demselben Abend wurde einer 90 Jahre, der als Leutnant damals Berlin erobert hat, wie er sich da ausdrückte. Ja. Also die Russen, da sage ich hier, ich habe mich auch gefreut, dass es deutsch-amerikanische Freundschaft gibt. Aber die Russen sind in dieser Situation unsere eigentlichen Freunde. Aber unter den gegebenen Umständen zwingt uns das bei unseren Volksaufklärungsbemühungen. Bei uns, jeder hat ja irgendwo seinen Bekanntenkreis, wo er für diese unsere Idee werben kann. Und bei der Wahl unserer Argumente zu spektakulären Forderungen und Maßnahmen, die man bisher, die ich hier vielleicht zum ersten Mal so öffentlich ausspreche, für den einen oder anderen, die man bisher in der öffentlichen Diskussion noch nie vernommen hat. Das sind so meine Vorschläge, wie, wenn ich die Frage stelle, wie können wir Deutschland jetzt noch retten? Da muss ich ja auch irgendwas antworten können. Zum Beispiel bedauere ich schon seit Jahrzehnten, dass es neben dem Strafrechtstatbestand des Landesverrates, dieser Paragraph 94 des Strafgesetzbuches, nicht auch noch den viel wichtigeren Strafrechtstatbestand des Volksverrates gibt. Ich denke, dass die neu gebildete AfD-Bundestagsfraktion, übrigens jetzt nicht, mache keine Reklame, ich gehöre keiner Partei an, das muss ich gleich mal dazu sagen, ich denke, dass die neu gebildete AfD-Bundestagsfraktion bei einem entsprechenden Initiativantrag nicht nur ihren Wählern, sondern auch allen anderen Deutschen einen überzeugenden Beweis dafür erbringen würde, dass sie als einzige Partei des Bundestages dem Schutz des deutschen Volkes oberste Priorität beimisst. Und in anderen Parteien ist in dieser Richtung nicht mal andeutungsweise was zu erwarten. Der neue Paragraph könnte darüber hinaus so abgefasst sein, dass alle antideutschen Behauptungen und Unterstellungen, die sich zum Beispiel eindeutig als Kriegsgräuelpropaganda und andere Lügenmärchen herausstellen, den Verbreiter solcher Thesen und auch die Nachplapperer vor die Schranken des Gerichts zitieren. Alleine schon die Androhung der Strafbarkeit offenkundiger Falschbehauptungen würde eine revolutionäre Veränderung in unserem Rechtssystem erzwingen. Und auch die heute so mächtigen Richter und Staatsanwälte, da kommt mir jetzt Frau Habermick sofort in den Sinn, auch die heute so mächtigen Richter und Staatsanwälte bei den Gerichten würden sich künftig 10-mal überlegen, ob sie weiterhin wie bisher mit Rückendeckung von oben berechtigte Beweisanträge einfach so leichtfertig abschmettern wollten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ob die neue Oppositionspartei AfD nun in den elementaren Überlebensfragen unseres Volkes eine vergleichbare Prinzipientreue entwickeln und dann auch durchhält, wie die in den 60er Jahren in Westdeutschland, in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sehr einflussreiche NPD, die ja blitzartig in 7 Landtage eingezogen war. Das muss jetzt die Zukunft zeigen. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass sie doch ein bisschen unter den Soldaten, würde man sagen, ein bisschen Muffensausen haben vor den harten Fragen. Die sogenannte Ausländerfrage aber ist zweifellos heute und künftig der entscheidende Gradmesser, ob bundesdeutsche Politiker als wirkliche Volksvertreter oder aber als Erfüllungsgehilfen internationaler Globalstrategen wirken. Globalstrategen, denen die Völker bekanntlich nichts bedeuten und sie deshalb in der Politik, in einem gesunden Volk, nichts verloren hätten. Man sagt, in der Demokratie bekäme jedes Volk die Regierung, die es verdient hat. Weil es doch selbst in den Wahlkabinen für entsprechende Mehrheitsverhältnisse sorgen könne. So einfach ist das. In unserem Falle können wir nur bedauern, dass das deutsche Volk es nicht verdient hat, von karrieresüchtigen, volksvergessenen Politgauklern in den Abgrund geführt zu werden. Weil tatsächlich die Ausländerfrage über Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes für kommende Generationen entscheidet. Darum möchte ich hier und heute ungeschminkt ein paar Grundvoraussetzungen aufzählen, ohne deren politische Umsetzung schon in der nächsten Generation von einem unverwechselbaren deutschen Volk als ethnische Einheit in der Mitte Europas nur noch eingeschränkt gesprochen werden könnte. Angesichts der heute so übermächtigen antideutschen Koalition in Presse, Rundfunk und Fernsehen, erst recht in der undemokratischen EU-Vergewaltigungszentrale zu Brüssel, angesichts dieser geballten Ladung antivölkischer Feindschaft, können wir uns unschwer vorstellen und unschwer ausmalen, auf welche Resonanz meine und vielleicht auch Ihre Vorstellungen stoßen werden und welche innenpolitischen Kämpfe uns noch bevorstehen. Aber auch wenn meine folgenden Forderungen reines Wunschdenken bleiben sollten, auch dann müssen wir schon als Dokumentation für die Geschichtsbücher kommender Generationen unseren patriotischen Aufschrei für Deutschland und Europa formulieren. Die nun bereits seit Jahren praktizierte Ausländerpolitik kann im Grunde nur begrüßen oder für gut befinden, wer den Untergang des deutschen Volkes herbeisehnt. Den vielen Generationen vor uns aber, die dieses großartige und weltweit bewunderte Deutschland mit Fleiß, Schweiß und oft genug auch mit ihrem Blut geschaffen und verteidigt haben, ihnen sind wir es einfach schuldig, jetzt mit allen legalen Mitteln unseren Einsatz einzubringen, um diese deutschen Errungenschaften den rechtmäßigen Erben, den Deutschen von morgen, nicht den Afrikanern von morgen, schon nicht den Orientalen, den Deutschen von morgen zu erhalten. Aber es ist leider Fakt, wie schon gesagt, erst nach einem deutlich veränderten Wahlverhalten unseres Volkes bei kommenden Wahlen werden wir noch einmal die Chance bekommen, aus der von listigen Hintergrundstrategen ersonnenen Volksmordspirale wieder herauszukommen und dann auch wieder einen wirklich souveränen Staat gestalten zu können. Der Oberst von der Zipft hat ja einen ganz hervorragenden Vortrag über die Souveränität Deutschlands. Wo ist denn unsere Souveränität? Die gibt es eben jetzt nicht. Dann erst mit der Rückübertragung deutscher Freiheits- und Souveränitätsrechte könnte auch eine so dringend gebotene Bevölkerungspolitik im Sinne der Zukunftssicherung unseres deutschen Volkes eingeleitet werden. Und auch die so dringend gebotenen, aber eigentlich doch selbstverständlichen juristischen Schutzmaßnahmen zur langfristigen Identitätswahrung des deutschen Volkes werden nur nach einem rapiden Austausch der verantwortlichen Politiker möglich sein. Weil die selbsternannten Gutmenschen heute bekanntlich mit ihrem ideologischen Gleichheitsgestammel nicht nur behaupten, die Menschen seien doch alle gleich, sondern weil sie auch aus dieser Irrsinnsbehauptung ableiten, sämtliche in Deutschland lebenden Menschen hätten auf allen Gebieten die gleichen Rechte. Auch wenn sie sich erst wenige Jahre hier aufhielten und dies ausschließlich zu Lasten der deutschen Steuerzahler und der deutschen Sozialeinrichtungen. Schon ist es in unserem Lande unverschämte Praxis geworden, dass ein buntes, multikulturelles Fremdvölkertum in großem Stil gar in der Politik und in den Massenmedien Einzug gehalten hat. Und es ist schon hochinteressant zu sehen, wie diese neue Führungselite, wie sich manche davon schon heute sehen, diese Führungselite von den schon mehrfach erwähnten Untergangsparteien hofiert wird, weil sich besonders die Grünen und die Linken als antivölkische Vorreiter einen erheblichen Stimmenzuwachs und ein zusätzliches Stammwählerpotenzial für die Zukunft erhoffen. Ich meine, und hier lasse ich mir von niemandem meine feste Überzeugung in Frage stellen, auch nicht vom nächsten Staatsanwalt oder dem nächsten Richter. Nach den schrecklichen Vernichtungskriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dem Millionenheer der deutschen Todesopfer, nach den beispiellosen Vertreibungsverbrechen an unseren ostdeutschen und südosteuropäischen Landsleuten und nach dem gigantischen Landraub uralter deutscher Kulturregionen, müsste es eigentlich heute für jeden Europäer, nicht nur für uns Deutsche, für jeden Europäer eine Selbstverständlichkeit sein, dass nun zumindest im Rest des einstigen Deutschen Reiches ausschließlich deutschstämmige Politiker für die staats- und völkerrechtliche Vertretung zuständig sind. Wenn wir uns schon nicht gegen die Land- und Menschenräuber von damals, von 1945 und danach, behaupten konnten, so dürfen wir uns unter keinen Umständen auch noch den Rest unseres Deutschen Reiches zwischen Aachen und der Oder entwinden lassen. Dies ist zweifellos auch eine Sache der Ehre. An dieser Stelle dürfen wir einmal unseren Nachbarn gegenüber eine grundsätzliche Bemerkung machen. Die Deutschlands schicksalshafte und stets gefährdete geografische Mittellage in Europa für jedermann veranschaulicht. Als andere europäische Staaten, wie zum Beispiel England, Spanien, Portugal, Frankreich, ja sogar die Niederlande und in Afrika auch, im Kongo, auch Belgien, als diese Staaten auszogen, sich rund um den Erdball riesige Kolonialgebiete anzueignen, da sicherten unsere Vorfahren das gemeinsame christliche Abendland unter großen Opfern. Und da darf ich mal wenigstens an zwei Jahrestage erinnern. Damals waren es schon die islamhörigen Horden, 1529 und 1683, als sie vor Wien erschienen sind und zu unserem Glück dort abgewiesen werden konnten. Werden die vorgenannten Staaten ihren Reichtum fraglos auch den unterworfenen Kolonialgebieten verdanken, haben unsere Ahnen auf eigener Scholle mit Fleiß, Schweiß und oft genug auch mit ihrem Blut, ich hatte es schon mal gesagt, eine Kultur- und Bildungslandschaft hinterlassen, die förmlich danach ruft, dass wir Nachgeborenen uns für dieses großartige materielle und geistige Erbe würdig erweisen. Auch dies sollte uns bei unserem politischen Engagement motivieren, wie ich meine. Als Anerkennung der vielfach gefährdeten Sonderrolle Deutschlands in der Mitte des alten Kontinents, einer Sonderrolle, die man bei einer wahrheitsgetreuen Geschichtsbetrachtung fraglos auch als eine überaus verlustreiche Opferrolle bezeichnen müsste. Nicht als eine aggressive imperialistische Macht, wie es heute geschieht, auch in gewisser Weise als ein Minimum von Wiedergutmachung für erlittenes Unrecht, für alle staatlich-völkische Entwicklungs-, in unserer staatlich-völkischen Entwicklungsgeschichte, für alle diese von außen erzwungenen negativen Eingriffe und Verluste. Sollten wir darauf bestehen, dass die politische Verantwortung, die politische Gestaltungsvollmacht in diesem klein gewordenen Deutschland zumindest noch in dem überschaubaren Zeitraum einer Lebensgeneration ausschließlich von jenen Deutschen getragen werden, deren Vorfahren am 8. Mai 1945, am Tage der militärischen Kapitulation der Wehrmacht, deutsche Reichsbürger waren. Weil kein anderes Volk in Europa einen vergleichbaren Opfergang erdulden musste. Und im Grunde alle unsere Nachbarvölker in erheblichem Maße, gerade auch wieder nach 1945, von Deutschland profitiert haben. Darum sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass die gesamte europäische Völkerfamilie geschlossen diesen unseren Wunsch nach uneingeschränkter Souveränität unterstützt und somit zum Beispiel auch keine Einwände erhebt gegen unsere Forderung nach einer dringend gebotenen Änderung des bundesdeutschen Wahl- und Staatsbürgerrechts. Nur mit diesem Trick, also nur mit dieser Machart, ist überhaupt eine Änderung möglich. Sonst berufen sich alle auf die Gesetze, auf Grundgesetz, auf Europarecht und weiß Gott was alles. Nur auf diese Weise kann übrigens auch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Oktober 1997 Rechnung getragen werden, wo es jedoch unmissverständlich heißt, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, die Identität des deutschen Volkes zu erhalten. Mehr wollen wir ja gar nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, abgesehen von dem zwingenden Gebot der Rückführung von Hunderttausenden unberechtigt eingesickerter Asylbetrüger und Sozialschmarotzer, hat für die hier verbleibenden Fremden, Anzahl wird ja immer hier verbleiben wahrscheinlich, für die hier verbleibenden Fremden zu gelten. Wenn wir Deutschen schon mit unserer sprichwörtlichen, aber auch selbstmörderischen Großzügigkeit erhebliche Kontingente an Fremden in unserem klein gewordenen Rest des einstigen Deutschen Reiches aufnehmen, ihnen Schutz und soziale Sicherheit gewähren, dann wäre es nur recht und billig, wenn diese Zugezogenen freiwillig auf jede politische Betätigung, sie können ja sonst alles machen, aber bitte keine Politik, auf jede politische Betätigung in unserem Lande verzichten. Ganz so, wie ich das vorhin auch schon mal angedeutet habe. Ob man ihnen später, vielleicht in 2, 3 Jahrzehnten, auch eine politische Mitwirkung zugesteht, das sollte in jedem Einzelfall davon abhängen, ob der Kandidat einen positiven Lebenswandel zugunsten Deutschlands nachweisen kann. Der ganze Wahnsinn und die volkszerstörerische Sprengkraft heutiger Praxis wird schon alleine daran deutlich, dass jene Fremden, denen man nach wenigen Jahren Aufenthalt in Deutschland leichtfertig den bundesdeutschen Personalausweis ausgehändigt hat, dass jene dann bei den Wahlen in gleicher Weise zum politischen Entscheidungsträger werden wie ein echter Deutscher, das sage ich auch nochmal ganz bewusst, ja, weil die Linken jetzt gleich wieder aufschreien, wie ein echter Deutscher, dessen Familie seit Generationen ihren Teil zum Wohle des deutschen Volkes beigetragen hat und in der Regel auch eine Anzahl von persönlichen Opfern beider Weltkriege zu beklagen hat. Es ist wirklich nackter Wahnsinn in Reinkultur, wenn heute die Stimme eines mit dem bundesdeutschen Personalausweis versehenen Asiaten oder Afrikaner genauso viel wiegt wie die Stimme eines deutschen Professors. Auch wenn der Neubürger kaum Deutsch spricht, ja sogar wenn er Analphabet ist. Nicht zu glauben. Was dies für die Zukunft Deutschlands und langfristig natürlich auch für die Zukunft Europas bedeutet, ist bei der Geburtenfreudigkeit der Nichtdeutschen leicht zu erahnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich die rote Karte bekomme, wenn ich den Kern meines Vortrages der Frage gewidmet habe, wie können wir Deutschland jetzt noch retten? Dann wird niemand von uns ein erfolgversprechendes Wunderkonzept von mir erwartet haben. Und auch selbst wird wohl niemand ein solches bereithalten können. Sicher könnte man noch eine Vielzahl innen- und außenpolitischer Grundvoraussetzungen für eine politische Gesundung nennen, die im demokratischen Meinungsstreit der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden sollte. Zum Beispiel mit der Forderung nach einer absolut einheitlichen Sozialversorgung für alle Immigranten, ganz gleich in welchem EU-Staat sie Aufnahme finden. Mit einer solchen Gleichbehandlung wäre einer gerechteren Praxis schon der Weg gewiesen. Die Ausrede, es gäbe ja doch reiche und weniger reiche Aufnahmeländer, ist leicht zu widerlegen, indem man in Brüssel einen Finanztopf bildet, der von den einzelnen EU-Staaten je nach Wirtschaftskraft in unterschiedlicher Höhe gefüllt wird und aus dem dann die fremden Sozialhilfeempfänger, egal in welchem Lande sie wohnen, die gleichen Hilfen empfangen sollen. Und auch das Thema doppelte Staatsbürgerschaft könnte anders gelöst werden als die heute gängige Praxis. Abgesehen davon, dass wir Patrioten grundsätzlich gegen eine doppelte Staatsbürgerschaft votieren, müsste jedermann einsehen, dass jene Betroffenen, denen man mit oft abenteuerlicher Begründung eine doppelte Staatsbürgerschaft anerkennt, dass deren Stimme bei den Wahlen dann selbstverständlich auch nur halbwertig gezählt werden. Und bei einer Person mit gar drei Staatsbürgerschaften, aber es soll ja in Deutschland welche mit fünf und sechs Staatsbürgerschaften geben, eine Person mit gar drei Staatsbürgerschaften eben auch nur zu einem Drittel mitgezählt wird. Schließlich ist es ja doch seine oder ihre, wenn es eine Frau ist, Loyalitätsentscheidung, ob sie mehrere oder eine Staatsbürgerschaft haben. Und es ist ja wirklich, das könnte ich jetzt mal ergänzend noch einbringen, das ist doch einfach nicht einzusehen, dass einer, meinen wir bei einer Europawahl, hier in Deutschland wählt, er als Sozialist jetzt, die sozialistische Partei stark macht, in Frankreich aber auch wählen darf, wohlgemerkt, das ist heute so. Und also es gibt dann unter uns Menschen, die haben dreimal oder viermal stimmberechtigt in diesem Europa. Das ist doch eigentlich dem Blödesten auch einfallen, dass das wohl nicht geht. Und das müsste jeder einsehen, dass das auch eines der ersten aktiven Leistungen der AfD mal sein könnte, so etwas dort vorzubringen. Ein anderer Vorschlag würde vermutlich ebenfalls von einer großen Mehrheit der Deutschen begrüßt. Die ranghöchsten Spitzenpositionen im Staate, Bundespräsident, Bundeskanzler und auch die Minister, sollten grundsätzlich jenen Politikern vorbehalten sein, die persönlich eine eigene Familie mit mindestens einem eigenen Kind haben. Dies wäre ein absolut glaubhafter Verantwortungsanreiz zu einer Überlebenspolitik für Deutschlands Zukunft. Viele der hochbezahlten politischen Verantwortungsträger heute hinterlassen sich ja nicht nur bei mir den Eindruck, nach uns die Sintflut. Haben keine Kinder, also was da kommt, kann mir ganz egal sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss ja mal zum Schluss kommen. Fraglos gibt es noch einen ganzen Katalog von Anregungen, die man in dem demokratischen Meinungsbildungsprozess einbringen möchte. Wichtigste Voraussetzung für Deutschlands Wiedergesundung aber ist und bleibt die Einsicht, dass ein Volk nur dann eine Überlebenschance hat, wenn es sich aus sich selbst heraus erneuert. Und wenn der Schutz und die Einhaltung dieses Naturgesetzes bei den verantwortlichen Politikern höchste Priorität genießt. Wenn, wie bisher, der Staat es versäumt oder gar hintertreibt, dass junge Menschen schon in der Schule das notwendige Verantwortungsbewusstsein für die Weitergabe des eigenen Blutes entwickeln, so ist auch dies ein Skandal, der die heutige Politikergeneration als Totengräber des eigenen Volkes entlarvt. Die tödliche Unumkehrbarkeit heutiger Zustände verhindern, das können nur wir Deutschen selbst. Und zwar indem wir unser ehemals so bedeutsames Gemeinschaftsgefühl zurückgewinnen und den für eine überlebensfähige Nation unverzichtbaren Selbstbehauptungswillen neu entdecken. Ja, indem wir uns auch zurückbesinnen auf die trotz aller Einschnitte und Einbußen großartige Geschichte des Deutschen Reiches, auf die unvergleichlichen schöpferischen Fähigkeiten unseres Volkes. Fähigkeiten, die bekanntlich in überreichem Maße der gesamten Menschheit zugute kamen. Daran sollte auch der eine oder andere Zeitgenosse von jenseits unserer Grenzen denken, der sich angesichts des deutschen Niedergangs möglicherweise heute schadenfroh die Hände reibt. Denn an einer Einsicht wird man über kurz oder lang nirgendwo vorbeikommen. Nach den gewaltigen geopolitischen Veränderungen in der Welt wird unser leidgeprüfter alter Kontinent mittelfristig und erst recht langfristig überhaupt nur noch dann eine Zukunft haben, wenn das Herz des alten Kontinents gesund ist. Und das Herz unseres alten Kontinents Europa ist nun einmal Deutschland und rechtlich ist es das Deutsche Reich. Danke für Ihre